She's the boss of you, and you need to go. When the teacher says something, she's the boss of you. You shut up! You shut up! You shut up! Yellow Fields steht vor der Tür, and you get active, through detective. Inspiriert Hemdweste, Head und Reels im Feuer gewaschen. Ich bleib Sovereign bei meinem Button. Dabei kennst dich aus Szene 3 der Unterwald. Yellow Fields ist reportiert, bevor es Spellham akzeptiert. Prophecy, das Fernsehen stirbt aus und ich toleriere irgendwann noch offenen Keksmissbrauch. Beats sind out, diese Tracks könnten Spuren von Meme-Raps enthalten. Egal, ich liebe raus und blau. Häuser in am Baumweg ist Rand am Schädelstrauch mit Neonrauch. Yellow Fields, dort geschädelt hat es mich auch. Ich habe dort gehostelt, hab das Skelett eines Engels gefunden. Beim Skaten gegen Kettenhunde, ich kam zurück mit einem Flügel aus Felsstein. Und zu Hause wurde das MacBook und live zu einem Instrument aus Elfenbein. Außen Silber, innen High. Yellow Fields, Hell on Wheels, Sezessionskrieg. Genocide, du Bello, Sweet Bello, Stilperoxid. Peroxid persilt, ja dein Button rostet an deiner Bauchtasche per Waschmaschine bespielt. Yellow Fields, Melodien, Neodym, Endorphin, Regream for a Dream. Yellow Fields, Marshmallow am Stiel, Yellow Fields, New Renoviert, Technologien, Eloxiert, Yellow Field, Tenerife, Feldstecher, Zellenbrecher, Weltenfresser, Ilfer, Kästen, Kellerfenster, Stellvertreter, Tellerwäscher, Eloquenter, Erste Helfer, Bestes Wetter, Schein, Pfeffer, Punchline, Rapper oder Zeichensetzer, deiner Schwesters Zeichenhefter. Die Geschichte wird mich fragen, woher ich die Zeit in Elan oder das Geld hatte. Sowas ist selbstverständlich. Überraschung sei Anleitung oder eine Weltsprache. Ich könnte in einem Rittergut leben, wo sich ein Pelz trage. Beim Bund Panzer fahren, ein Leben unter afghanischen Nomaden selbst planen. Mit seelischen Problemen und einer scharfen Handgranate. Nee, ich würde viele glücklich machen und mich einschätzbarer müsste nicht ständig sagen. Müsste nicht ständig sagen, ich bin Künstler. Was kann man davon leben? Denkst du nicht einmal an Heirat? Nee, denk ich nicht. Und jetzt schleicht die Sprache. Ich wäre einsetzbarer wie dieser Brian aus Fast and Furious Lane. Als Geisterfahrer, einsetzbarer oder im lokalen Feuerwehrverein als Firestarter. Weiß der Kuckuck was? Reißbrett, Zeichner, Leichenbestatter, Raiffeisenberater, Baumarktabteil, Farben und Wand nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Doch wenn ich jetzt aus den schmutzigen Fenstern blicke, mal die Sonne mein Zimmer, Bernsteinfarbe, nicht der Yellow Fields, lehne mich zurück und höre mein Herz schlagen, eh motiviert. Wünsch dir was, zu viele Groupies, Host, zu viel Sex, Unizent, Unisex und Juli brennt. Ich bin stur und exzentrisch, unbändig meine Zeit und mein Geld, Junge, verschwend ich an Huren aus Chemnitz. Bullenstress, ständig gehe feiern, man erkennt mich wie Jimi Hendrix auf den letzten Cent, bis Francis verklemmt ist. Das Skelett kam von Ceres, mein Junge. Alles, was du jemals angefangen hättest, wäre gut geworden. Ich weiß, ich bin nicht der erste große Mensch auf Erden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, seine Zeit zu verschwenden. Tausende Ideen zu haben, mit einer Gewissheit nicht da alles zu schaffen. Dafür mein Leben vollzupacken mit allem das, was mich anmacht. Das Feuer anfacht, allein und in Mannschaft. Diese Dinge, die du in der Hand hast, die Kunst handhabst. Drin bis zum Anschlag, drin wie der Antrag, drin wie Sand in einem Sandsack. Ich bin für mich und meine Verwandtschaft auf einer komplizierten Wanderschaft. Lege meinen Menschenverstand zum Aderlass, Vaterschaft, Schabernack, ich hab Hunger. Ich brauch was, das aufsaugt, du brauchst einen Staubsauger, Alter, das Sample. Und das Sample und wir springen Zahlen aus zum Körper, wenn ich dich verfände oder abballer oder wegsample. Kennst du ja auch im Feuer gewaschen.